musste, verwelkt an Leib und Seele, dem Ring hörig, außerstande im Leben je Frieden und Erlösung zu finden. Doch Sam hatte keine Worte, um auszudrücken, was er empfand. »Ach, du verfluchter Stinker«, sagte er, »scher dich fort, verschwinde! Ich trau dir nicht so weit, wie ich spucken kann, aber verschwinde! Sonst kostest du doch noch diesen bösen, hässlichen Stahl!« Gollum stemmte sich auf allen Vieren hoch und wich mehrere Schritte zurück. Dann machte er kehrt und rannte, bevor Sam ihm einen Fußtritt nachschicken konnte, den Weg hinunter. Sam kümmerte sich nicht mehr um ihn. Gleich dachte er wieder an seinen Chef. Er blickte den Weg hinauf und sah ihn nicht. So schnell er konnte, lief er ihm nach. Hätte er sich umgeschaut, hätte er gesehen, wie Gollum nicht viel weiter unten abermals kehrt machte und ihm rasch, aber vorsichtig nachgeschlichen kam. Ein dahinhuschender Schatten zwischen den Steinen, in den Augen den lodernden Wahnsinn. Bald machte sie wieder eine Kehre und führte auf dem letzten Stück in einem Durchstich am Hang des Kegels nach Osten, bis hin zu einer dunklen Tür in der Bergwand, der Tür zu den Samathnaur. Von fernher drang die Sonne durch Qualm und Dunst, ahnungsvoll brütend, eine stumpfrote, verschwommene Scheibe hoch am südlichen Himmel. Doch ganz Mordor lag nun um den Berg wie ein totes Land, still und schattenumfangen, in Erwartung eines gewaltigen Stoßes. Sam kam an die gähnend offene Tür und spähte hinein. Drinnen war es dunkel und heiß, und ein tiefes Rumoren ließ die Luft erbeben. »Frodo«, rief er, »Chef!« Keine Antwort. Einen Moment blieb er stehen. Sein Herz klopfte vor Angst. Dann stürmte er hinein. Ein Schatten folgte ihm auf dem Fuße. Zuerst sah er gar nichts. In seiner Not zog er wieder Galadriels Fiole aus der Tasche, aber sie blieb blass und kalt in seiner zitternden Hand und warf kein Licht in die erstickende Finsternis. Er stand im Herzen von Saurons Reich, an der Schmiede seiner uralten Macht, der größten in Mittelerde, und alle anderen Mächte galten hier nicht. Ängstlich tat er ein paar stockende Schritte in die Dunkelheit hinein, und dann, mit einem Mal, sprang ein roter Blitz auf und prallte an die hohe schwarze Decke. Sam konnte sehen, dass er in einer langgestreckten Höhle oder in einem Tunnel war, der in den rauchenden Kegel des Berges hineinführte. Doch nur ein kleines Stück vor ihm klaffte im Boden und in den Wänden zu beiden Seiten eine große Spalte, und aus ihr kam die rote Flamme, die bald hoch aufloderte, bald ins Dunkel hinabsank, und die ganze Zeit kam von tief unten ein Rumoren, wie von pochenden und brummenden Maschinen. Das Licht flammte wieder auf, und da, am Rand der Spalte, der Schicksalskluft, stand Frodo, aufrecht, straff, wie versteinert. »Chef«, rief Sam. Da rührte sich Frodo und sprach mit einer Stimme, die klarer und mächtiger war, als Sam sie je von ihm gehört hatte, und sie übertönte das Pochen und Brodeln des Schicksalsberges und hallte von der Decke und den Wänden wieder. »Ich bin gekommen«, sagte er, »doch jetzt ziehe ich vor, nicht zu tun, wozu ich gekommen bin. Ich will diese Tat nicht tun. Der Ring ist mein.« Und dann steckte er den Ring auf den Finger und verschwand vor Sams Augen. Sam schnappte nach Luft und wollte aufschreien. Aber dazu kam er nicht, denn in diesem Moment passierten mehrere Dinge zugleich. Etwas stieß ihn heftig in den Rücken, die Beine wurden ihm weggerissen und er flog beiseite und schlug mit dem Kopf auf den steinernen Boden, als eine dunkle Gestalt über ihn hinwegsprang. Er blieb liegen und für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen. Und in der Ferne begann der Mächtige von Barad-dûr zu zittern, als Frodo im Innersten seines Reiches in den Samath-Naur den Ring aufsteckte und ihn sein eigen nannte. Und der Turm erbebte von den Grundfesten bis zu seiner stolzen, grimmigen Krone. Plötzlich gewahrte der dunkle Herrscher den Hobbit. Und sein Auge, das alle Schatten durchdrang, blickte über die Ebene zu der Tür hin, die er selbst eingesetzt hatte. Und blendend hell erkannte er das Ausmaß der eigenen Torheit. Und alle geheimen Absichten seiner Feinde waren durchschaut. Die verzehrende Flamme seines Zorns loderte auf, Doch wie eine dicke, schwarze Rauchwolke nahm die Furcht ihm den Atem. Er kannte die Größe der Gefahr und wusste, dass sein Schicksal nun an einem Faden hing. Von all seinen Machenschaften, all den Gespinsten von Trug und Einschüchterung, allen Kriegsplänen und Verrätereien riss sein Geist sich los. Und durch sein ganzes Reich lief ein Beben. Seine Knechte verloren den Mut, seine Heere standen still und seine Hauptleute, plötzlich des Willens beraubt, der sie lenkte, wussten nicht mehr aus noch ein und ergaben sich der Verzweiflung. Denn sie waren vergessen. Alles Denken und Trachten der Macht, deren Werkzeug sie waren, wandte sich nun in voller Stärke zum Berg hin. Auf seinen Ruf stürzten mit ohrenzerreißenden Schreien die Nazgul heran, die Ringgeister, und brausten nach Süden zum Schicksalsberg, schneller als jeder Wind, in der verzweifelten Hast letzter Sekunden. Er war benommen, Blut rann ihm von der Stirn und tropfte ihm in die Augen. Er tastete sich vorwärts, und dann sah er etwas Seltsames und Schreckliches. Am Rand der Spalte kämpfte Gollum wie verrückt mit einem unsichtbaren Gegner. Hin und her wand er sich, jetzt so nah am Abgrund, dass er fast hineingestürzt wäre, dann sich zurückreißend, zu Boden fallend, aufstehend, wieder fallend. Die ganze Zeit zischte und fauchte er, sprach aber kein Wort. Die Flammen aus der Tiefe stiegen wütend auf, der rote Lichtschein erglühte, und in der ganzen Höhle wurde es hell und heiß. Plötzlich zog Gollum seine Hände zum Mund hinauf, seine weißen Fangzähne blitzten und schnappten zu. Frodo schrie auf, und da war er wieder, am Rand der Spalte auf die Knie gesunken. Gollum aber, wie ein Wahnsinniger umhertanzend, hielt den Ring hoch, in dem noch ein Finger steckte, und der nun leuchtete, als sei er wahrhaftig aus einer lebenden Flamme geschmiedet. »Schatz, Schatz, Schatz!« schrie Gollum. »Mein Schatz, oh mein Schatz!« Und bei diesen Worten, als er den Blick erhoben hatte, um sich an seiner Beute zu weiden, trat er fehl, schwankte, suchte für einen Augenblick am Rand der Spalte das Gleichgewicht und stürzte mit einem schrillen Aufschrei hinab. Aus der Tiefe klang noch ein letztes klagendes »Schatz« herauf, und weg war er. Ein lautes, verworrenes Getöse brach los. Flammen loderten auf und züngelten bis zur Decke. Das pochende Geräusch schwoll zu einem rasenden Dröhnen an, und der Berg bebte. Sam rannte zu Frodo, hob ihn auf und schleppte ihn zur Tür hinaus. Und dort, auf der dunklen Schwelle der Samath-Naur, hoch über der Ebene von Mordor, sah er solche Wunder und Schrecken, dass er alles andere vergessend wie versteinert stehen blieb und schaute. Eine flüchtige Erscheinung sah er. Wirbelndes Gewölk, und in der Mitte Türme und Festungsmauern, berghoch, gründend auf einem mächtigen Felsthron über unermesslichen Gruben, große Innenhöfe und Verliese, Kerker, stockfinster und abgrundtief, gähnende Tore von Stahl und Adamant, und alles wurde zunichte. Türme kippten und Berge rutschten, Mauern zerbröckelten oder schmolzen und stürzten ein. Gewaltige Rauchsäulen und Dampffontänen stiegen auf, höher und höher, bis sie sich überschlugen wie eine Sturzsee, wenn ihr rasender Kamm sich kräuselt und schäumend an Land bricht. Dann erst hörte er über all die Meilen hinweg ein Poltern, das zu ohrenbetäubendem Krachen und Brausen anschwoll. Die Erde bebte, die Ebene wogte und barst, und der Orodruin wankte. Feuer spie der Krater auf seinem Gipfel, Donner und Blitze spalteten den Himmel, peitschend ging ein schwarzer Regenguss nieder, und mitten ins Herz des Gewitters, mit einem wolkenzerfetzenden Schrei, der durch allen anderen Lärm hindurchstieß, kamen, wie flammende Pfeile, die Nazgul geschossen. Mit hineingerissen ins feurige Toben von Berg und Himmel, loderten prasselnd auf, verglühten und erloschen. »So? Das ist das Ende, Sam Gamgee«, sagte eine Stimme neben ihm. Und da war Frodo, bleich und erschöpft, und doch wieder so, wie er ihn kannte. Und in seinen Augen stand nun Friede. Nichts mehr von Willensanspannung, Wahnsinn oder Furcht. Die Last war von ihm genommen. Es war sein freundlicher Chef, wie in den schönen Zeiten im Auenland. »Herr Frodo«, rief Sam und fiel auf die Knie. In all dem Weltuntergang ringsum empfand er im Augenblick nur Freude, eine große Freude. Die Last war fort, sein Herr war gerettet. Er war wieder der Alte, er war frei. Und dann fiel Sams Blick auf die blutende, verstümmelte Hand. »Die arme Hand«, sagte er, »und ich habe nichts, um sie zu verbinden oder das Blut zu stillen. Lieber hätte ich ihm eine ganze Hand von mir abgetreten. Aber der ist nun hin, unwiederbringlich, hin für immer.« »Ja«, sagte Frodo. »Aber erinnerst du dich an Gandalfs Worte? Selbst Gollum hat vielleicht noch etwas zu tun. Ohne ihn, Sam, hätte ich den Ring nicht vernichten können. Die Fahrt wäre vergeblich gewesen, mitsamt dem bitteren Ende. Darum wollen wir ihm verzeihen, denn unser Auftrag ist erfüllt. Und nun ist alles aus. Ich bin froh, dass du bei mir bist, hier, am Ende von allem, Sam.« Das Feld von Cormallen. Von allen Seiten rannten Mordors Bataillone gegen die beiden Hügel an. Noch stemmte sich das Heer des Westens gegen die übermächtig steigende Flut. Rot glühte die Sonne, und die Flügel der Nazgul warfen Todesschatten auf den Boden. Stumm und ernst stand Aragorn unter seinem Banner, wie in Gedanken an Fernes oder längst Vergangenes versunken. Doch seine Augen leuchteten wie Sterne, die umso heller glänzen, je dunkler die Nacht wird. Auf der Kuppe des Hügels stand Gandalf, weiß und kalt, und kein Schatten fiel auf ihn. Mordors Sturmangriff brandete gegen die eingeschlossenen Hügel, Kampfgebrüll schwappte über Gemetzel und Waffenlärm. Als wäre ihm plötzlich eine Erscheinung vors innere Auge getreten, drehte Gandalf sich um und schaute nach Norden, wo der Himmel blass und klar war. Dann hob er die Hände und rief mit lauter Stimme, den Schlachtlärm übertönend, »Die Adler kommen!« Und von vielen Stimmen wurde der Ruf wiederholt, »Die Adler kommen! Die Adler kommen!« Mordors Kriegsknechte blickten auf und fragten sich, was dies Zeichen bedeuten mochte. Und da kamen Gwaihir, der Windfürst, und sein Bruder Lanroval, der größte von allen Adlern des Nordens, mächtigster Nachfahr des alten Thorondor, der seine Horste auf den unbezwinglichen Gipfeln der umzingelnden Berge baute, als Mittelerde noch jung war. Ihnen folgten in langen Reihen, von einem auffrischenden Wind schnell herangetragen, alle ihre Vasallen aus den Bergen des Nordens. Geradewegs gegen die Nazgul flogen sie an, jäh aus den hohen Lüften herabstoßend, und das Rauschen ihrer weiten Schwingen über dem Schlachtfeld war wie ein Sturmwind. Doch die Nazgul drehten ab und flohen, verschwanden in Mordors Schattengewölk, denn plötzlich war ein Schreckensruf aus dem dunklen Turm zu ihnen gedrungen, und im gleichen Moment kamen alle Reihen Mordors ins Wanken. Zweifel griff den Kriegern ans Herz, das Lachen blieb ihnen im Halse stecken, die Hände zitterten ihnen und die Glieder erschlafften. Die Macht, die sie vorantrieb und sie mit Hass und Wut erfüllte, wankte selber und hatte ihren Willen von ihnen abgezogen. Und als sie nun ihren Feinden in die Augen blickten, funkelte ihnen tödlicher Zorn entgegen und nahm ihnen allen Mut. Da riefen die Heerführer des Westens laut zum Angriff, denn in der düstersten Stunde erwachte ihnen eine neue Hoffnung. Von den umlagerten Hügeln herab gingen sie vor, die Ritter von Gondor, die Reiter von Rohan und die Dunedain des Nordens, in dicht geschlossenen Reihen und durchpflügten das Gedränge der verstörten Feinde mit ihren scharfen Speeren. Doch Gandalf hob wieder die Arme und rief mit hallender Stimme, »Halt, ihr Männer des Westens, haltet ein und wartet. Dies ist die Stunde des Schicksals.« Und während er noch sprach, begann der Boden unter ihren Füßen zu schwanken. Hoch über den Türmen des Schwarzen Tors und über den Bergen stieg etwas Großes, Dickes und Dunkles zum Himmel auf, flammenumzüngelt, das schnell immer höher hinaufstrebte. Die Erde stöhnte und bebte, die Zahntürme wackelten, wankten und kippten, der mächtige Festungswall zerbröckelte, das Schwarze Tor wurde zertrümmert und herausgeschleudert, und von fern kam, zuerst leise, dann lauter und bis an die Wolken hämmernd, ein trommelndes Rumoren, ein Dröhnen, ein lange nachhallender Ton malender Zerstörung. »Ist vergangen«, sagte Gandalf. »Der Ringträger hat seinen Auftrag erfüllt.« Und als die Heerführer nach Süden über Mordor hinblickten, glaubten sie dort eine riesige Schattengestalt aufsteigen zu sehen, undurchdringlich schwarz gegen die Wolkendecke und von Blitzen gekrönt, den ganzen Himmel einnehmend. Ungeheuerlich bäumte sie sich über die Welt auf und streckte drohend die Pranke nach ihnen aus, schrecklich, aber ohnmächtig, denn als sie sich eben über sie beugte, wurde sie von einem starken Wind gepackt, davongeweht und zerstreut, und dann wurde es still. Die Heerführer senkten die Köpfe, und als sie wieder aufblickten, da sahen sie die Feinde in wilder Flucht, und Mordors Macht verflog wie Staub vor dem Winde. Wie Ameisen ziellos umherirren und bald jämmerlich verenden, wenn der Tod die dick angeschwollene Brüterin ereilt hat, die den ganzen wimmelnden Haufen in der Gewalt hat, so rannten Saurons Kreaturen, all die Orks, Trolle und durch Zauberbann geknechteten Tiere, kopflos hin und her, und manche erschlugen sich untereinander, stürzten sich in Gruben oder flohen heulend heimwärts, um sich in ihren Höhlen und lichtlosen Löchern zu verkriechen, fern von jeder Hoffnung auf bessere Zeiten. Die Menschen aus Rûn und Harad aber, die Ostlinge und die Südländer, erkannten, dass der Krieg für sie verloren war und dass aller Ruhmesglanz den Herren des Westens zufiel. Und diejenigen, die der Böse am längsten und zutiefst geknechtet hatte, die den Westen hassten und doch stolze und mutige Krieger waren, sammelten sich nun ihrerseits zum letzten verzweifelten Widerstand. Die meisten aber, soweit sie entkamen, flohen nach Osten, und manche warfen die Waffen weg und baten um Schonung. Da überließ Gandalf den Oberbefehl und alle kriegerischen Belange Aragorn und den anderen Fürsten, trat auf die Kuppe des Hügels und rief zu den Adlern hinauf, und zu ihm herab kam Gwaihir, der Windfürst. »Zweimal schon hast du mich getragen, Freund«, sagte Gandalf. »Aller guten Dinge sind aber drei, wenn es dir recht ist. Du wirst mich nicht viel schwerer finden als zuletzt auf dem Sidak-Sigil, wo mein früheres Leben verbrannt war.« »Ich trage dich, wohin du willst«, antwortete Gwaihir, »und wärest du von Stein.« »Dann komm und nimm deinen Bruder mit und noch einen von den Schnellsten aus deinem Volk, denn wir müssen schneller sein als der Wind und die Schwingen der Nazgul.« »Der Nordwind weht, doch wir werden ihn hinter uns lassen«, sagte Gwaihir. Und er nahm Gandalf auf den Rücken und flog nach Süden. Und mit ihm kamen Landroval und der junge schnelle Meneldor. Und sie flogen über Udun und die Gorgoroth und sahen das Land unter sich in Aufruhr und vor sich den Schicksalsberg, glühend und feuerspeiend. »Du bist«, sagte Frodo, »hier, am Ende von allem, Sam.« »Ja, ich bin bei dir, Herr Frodo«, sagte Sam und legte sich Frodos verwundete Hand sanft an die Brust. »Und du bist bei mir, und die Fahrt ist zu Ende. Aber wo wir jetzt einmal so weit gekommen sind, möchte ich noch nicht aufgeben. Versteh mich recht, aufgeben liegt mir irgendwie nicht.« »Mag sein, Sam«, sagte Frodo, »aber so geht's nun mal zu auf der Welt. Hoffnungen werden enttäuscht. Irgendwann kommt das Ende. Wir werden nicht mehr lange warten müssen. Ringsum stürzt alles ein, und für uns gibt es kein Entrinnen.« »Ich weiß nicht, Herr Frodo. Wir könnten wenigstens sehen, dass wir von dieser gefährlichen Stelle hier Abstand gewinnen, der Schicksalskluft, wie das wohl heißt. Meinst du nicht? Komm, Herr Frodo, gehen wir den Weg hinunter.« »Na schön, Sam. Wenn du meinst, dann komme ich mit«, sagte Frodo. Und sie standen auf und gingen langsam die Straße hinunter. Und als sie gerade das bebende Land am Fuß des Berges erreichten, spien die Samarth-Naur eine große Rauch- und Dampfwolke aus. Die Seite des Kegels riss auf, und ein breiter Strom glühenden Auswurfs ergoss sich donnernd langsam den Osthang hinab. Die Hobbits konnten nicht weiter. Ihr letztes bisschen Kraft und Lebensmut schwand rasch dahin. Sie hatten einen niedrigen Aschenhügel am Fuß des Berges erreicht, aber von da gab es keinen Fluchtweg mehr. Der Hügel war nun eine Insel, die im Wüten des Orodruin nicht lange Bestand haben konnte. Ringsum klafften Spalten im Boden, und aus der Tiefe pufften Rauch- und Dunstschwaden empor, Der Berg hinter ihnen schüttelte sich in Krämpfen, Risse in seiner Flanke taten sich auf, und glühende Bäche kamen die langen Hänge herab, gemächlich auf die Hobbits zugeflossen. Bald würden sie überspült werden. Ein heißer Aschenregen ging nieder. Da standen sie nun, und noch immer hielt Sam Frodos Hand und streichelte sie. »Was für eine Geschichte, Herr Frodo, die wir da miterlebt haben, nicht?« sagte er und seufzte. »Ich wollte, ich könnte mal hören, wie man sie sich erzählt. Was meinst du, ob man wohl sagen wird, jetzt kommt die Geschichte von dem neunfingrigen Frodo und dem Schicksalsring? Und dann sind alle Mucksmäuschen still, so wie wir, als wir in Bruchtal die Geschichte vom einhändigen Beren und dem großen Edelstein hörten. Ach, wenn ich das doch hören könnte! Und ich wüsste auch gern, wie es nach unserem Teil weitergeht.« Aber während er noch so redete, um ihnen die Furcht bis zum letzten Atemzug vom Leibe zu halten, ließ er den Blick nach Norden schweifen, dorthin, wo der Himmel in der Ferne hell war und wo der kalte Wind herkam, der nun zum Sturm anschwoll und Dunkelheit und Wolkenfetzen vertrieb. Und so sah sie Gwaihir mit seinen fernsichtigen Augen, als er vor dem Wind herangeflogen kam und allen Gefahren der rasenden Lüfte zum Trotz über ihnen kreiste, zwei kleine dunkle Gestalten, verlassen, Hand in Hand auf einem Aschenhaufen stehend, während Feuerbäche heranströmten und die Welt unter ihnen bebte und keuchte. Und als er sie eben erspäht hatte und hinabstieß, sah er sie umfallen, vor Erschöpfung oder erstickt von Qualm und Hitze oder endlich doch der Verzweiflung nachgebend und die Augen vor dem Tod verschließend. Seite an Seite lagen sie, und herabsenkten sich Gwaihir, Landroval und der schnelle Meneldor, und träumend, ohne zu wissen, welches Schicksal ihnen beschieden war, wurden die Hobbits aufgehoben und weit davongetragen aus der Finsternis und dem Feuer. Fand er sich in einem weichen Bett, und über ihm wiegten sich breite Buchenäste in einem leisen Wind, und durch ihr junges Laub schimmerte Sonnenlicht grün und golden, und die Luft war erfüllt von einem Gemisch lieblicher Düfte. An die Düfte erinnerte er sich. Ithilien und seine Kräuter. »Meine Güte«, dachte er, »wie lange habe ich geschlafen?« Denn der Duft hatte ihn an den Tag zurückversetzt, als er unter der sonnigen Böschung sein kleines Feuer gemacht hatte. Und für einen Augenblick war alles andere, was er seitdem in wachem Zustand erlebt hatte, vergessen. Er reckte sich und holte tief Luft. »Na, was hab ich bloß alles geträumt?« murmelte er. »Bin ich froh, dass ich jetzt wach bin.« Er setzte sich auf und sah nun, dass Frodo neben ihm lag, friedlich schlafend, die eine Hand unterm Kopf, die andere auf der Decke. Es war die rechte Hand. Und der Mittelfinger fehlte. Die vollständige Erinnerung flutete heran, und laut rief er aus, »Es war gar kein Traum! Wo sind wir dann?« Und eine Stimme hinter ihm antwortete leise, »Im Lande Ithilien und im Lager des Königs, der euch erwartet.« Und da stand Gandalf vor ihm, in einem weißen Gewand, der Bart nun schneeweiß im durchs Laub flimmernden Sonnenlicht. »Na, Herr Samwise, wie fühlst du dich?« sagte er. Aber Sam legte sich gleich wieder hin, starrte ihn mit offenem Mund an und konnte vor Verblüffung und Freude fürs Erste gar nicht antworten. Endlich nach Luft schnappend sagte er, »Gandalf, ich dachte, du bist tot. Aber ich dachte ja auch, ich bin tot. Ist denn alles Traurige gar nicht gewesen? Was ist mit der Welt geschehen?« »Ein großer Schatten ist von ihr gegangen«, sagte Gandalf. Und dann lachte er, und es klang wie Musik oder wie ein Regenguss in einem ausgedörrten Land, und Sam fiel ein, dass er seit ungezählten Tagen kein herzliches, unbeschwertes Lachen mehr gehört hatte. Alle Freuden, die er je erlebt hatte, hallten darin wieder, ihm selbst aber kamen die Tränen. Doch wie die Sonne nach einem Regenschauer im Frühling nur umso heller strahlt, so vergingen die Tränen, und dann musste er schallend lachen. Und lachend sprang er vom Bett auf. »Wie ich mich fühle«, rief er. »Ha, was soll ich sagen? Ich fühle mich«, er schwenkte die Arme hoch durch die Luft, »ich fühle mich wie, Der Frühling nach dem Winter, wie die Sonne auf dem Laub, wie Trompeten und Harfen, wie alle Lieder, die ich je gehört habe.« Er unterbrach sich und trat zu seinem Chef. »Aber wie geht es Frodo?« sagte er. »Ist das nicht ein Jammer mit seiner Hand? Aber hoffentlich fehlt ihm sonst nichts. Er hat Furchtbares durchgemacht.« »Nein, sonst fehlt mir nichts«, sagte Frodo, setzte sich auf und lachte seinerseits. »Ich bin wieder eingeschlafen, als ich darauf wartete, dass du, Schlafmütze, aufwachst. Heute Morgen war ich schon mal wach, und jetzt muss es fast Mittag sein.« »Mittag?« sagte Sam und versuchte nachzurechnen. »Mittag welchen Tages?« »Des 14. im neuen Jahr«, sagte Gandalf, »oder, wenn du willst, der 8. April nach dem Auenlandkalender.« Aber in Gondor